Fünftens, geschichtliche Betrachtung. Zum Verständnis des politischen Wirkens der Freimaurerei ist es notwendig, die Wirkung zu beobachten, die die Freimaurer in Deutschland auf Fürsten ausgeübt hat, die sie besonders für sich in Anspruch nimmt. Friedrich der Große wurde in der Nacht vom 14. auf 15. August 1738 in Braunschweig in die Loge von Hamburg aufgenommen. Die Durchführung des Brauchtums über die Aufnahme dauerte von 12 Uhr nachts bis 4 Uhr morgens. Zu dieser Aufnahme wurde von der Hamburger Provinzialloge eine Anzahl von Freimaurern nach Braunschweig befohlen. Friedrich der Große, damals noch Kronprinz, wurde in aller Stille in einem Wirtshaus zum Schloss Salzdahlem aufgenommen. Die Aufnahme wurde mit der größten Sorgfalt geheim gehalten, da der König, der ebenfalls in Braunschweig war, nichts erfahren durfte. Keiner der anwesenden Freimaurer, außer dem Grafen von der Lippe, zeigte sich dem König. Damit ein Herr von W., dessen Zimmer nur durch eine Bretterwand von dem Saal, in dem die Aufnahme stattfand, getrennt war, nichts hören konnte, wurde Herr von W. in aller Form betrunken gemacht. Vergleiche Kohut, die Hohenzollern und die Freimaurerei, Seite 8 und 9. Über die Erlebnisse der Freimaurer aus Hamburg berichtet der Freimaurer Bielfeld an Herrn von Stüven, Hamburg: Wir stiegen im Kornschen Gasthof ab, welches der vornehmste in der Stadt ist. Mit uns zugleich traf der Graf von der Lippe, Graf Kielmannsegge und Herr von Albedüll aus Hannover ein, und noch denselben Abend besprachen wir mit ihnen alles Nötige. Den anderen Morgen verkündete Kanonendonner die Ankunft des Königs von Preußen und seines Gefolges. Die Gegenwart dieses Monarchen und der vielen Fremden, welche die Messe nach Braunschweig zieht, machte die Stadt außerordentlich lebhaft. Wir verabredeten, dass sich außer dem Grafen von der Lippe niemand von uns bei Hofe vorstellen lassen sollte. Der Graf war beauftragt, beim Kronprinzen über den Tag, die Stunde und den Ort der Aufnahme die nötigen Befehle einzuholen. Der Prinz bestimmte die Nacht zwischen dem 14. und 15. August und wählte unser Quartier zum Logenlokal. Das einzige Hindernis schien die Nachbarschaft des Herrn von W., dessen Zimmer nur durch eine dünne Bretterwand von dem Saale getrennt war. Er hätte alles hören und verraten können. Dies beunruhigte uns anfangs. Da aber unsere hannoverschen Brüder, wie es, glückliche Gemütsart kannten, die gern jede Lebensmühe in Wein ersäuft, so drangen wir nach dem Mittagessen sämtlich mit vollen Gläsern in sein Zimmer und versetzten ihn in solchen Zustand, dass er wahrscheinlich neben einer Batterie geschlafen haben würde, ohne zu erwachen. Der ganze 14. August ward mit Vorbereitungen zur Loge zugebracht, und gleich nach Mitternacht sahen wir den Kronprinzen in Begleitung des Grafen von W., gemeint ist der Reichsgraf Leopold Alexander von Wartensleben, Hauptmann in das Königsregiment zu Potsdam, angekommen. Zugleich verlangte der Prinz, ganz als Privatmann behandelt zu werden, auch solle man keine üblichen Zeremonien aus Rücksicht für ihn ändern. So wurde er denn in gehöriger Form aufgenommen. Wir fragen uns heute, wozu diese Geheimhaltung? Kein freimaurerischer Schriftsteller kann leugnen, dass Friedrich der Große bald nach Antritt seiner Regierung 1740 von der Freimaurerei sich völlig zurückzog. Immer wird angegeben, in den späteren Jahren seiner Regierung hätte Friedrich der Große lediglich aus Zeitmangel den Besuch der Loge unterlassen. Eine derartige Erklärung ist jedoch unzureichend. An keiner Stelle ist mitgeteilt, dass Friedrich der Große diesen angeblichen Zeitmangel irgendwie bedauert hätte. Will jemand im Ernste behaupten, dem großen König und Staatsmann sei es nicht möglich gewesen, von Zeit zu Zeit eine kurze Zeit für den Besuch der Brüder Freimaurer zu erübrigen, wenn er den ernsten Willen dazu gehabt hätte und wenn er der Freimaurerei wohlwollend zugetan gewesen wäre? Der König hätte ja auch im Laufe seiner langen Regierung auf andere Art und Weise Gelegenheit gehabt, der Freimaurerei die Fortdauer seines Wohlwollens zu beweisen. Wir hören aber vielmehr das Gegenteil. Prinz Friedrich August von Braunschweig, der Nationalgroßmeister der Großloge zu den drei Weltkugeln, hatte im Jahre 1777 die Dreistigkeit, den König zu ersuchen, der Großloge ein eigenes Haus zu schenken. Die Antwort des Königs lautete unter anderem: Nach Ihrem Briefe scheint es, dass Euer Durchlaucht der Makonerie und Freimaurerei eine Wichtigkeit beilegen, die sie nicht hat. Zu der Zeit habe ich die Gesellschaft der Freimaurerei wie ein Spiel des menschlichen Geistes angesehen, die es nicht verdienen, dass man ihnen eine große Aufmerksamkeit widmet. Jedes Ding hat seine eigene Art, betrachtet zu werden. Übrigens sehe ich nicht ein, wozu die Loge der drei Weltkugeln eines eigenen Hauses bedarf. Die Versammlungen sind nicht so zahlreich oder so häufig, dass sie nicht ebenso gut in jedem anderen Hause stattfinden könnten, und so weiter. Vergleiche Kohut, die Hohenzollern und die Freimaurerei, Seite 66. Bei einer anderen Gelegenheit bezeichnete Friedrich der Große die Freimaurerei als eine Spielerei. Es passt mir nicht, aus einer Spielerei eine ernste Sache zu machen. Kohut, Seite 66. Es steht aber fest, dass Friedrich der Große in späteren Jahren die Freimaurerei nicht mehr für eine Spielerei hielt, sondern dass er seine ablehnende Stellungnahme sogar erheblich verschärft hat. Der Freimaurer Prinz Friedrich August schrieb an seinen Onkel, den Freimaurer Herzog Ferdinand von Braunschweig, man muss sehr vorsichtig sein, um seinen, des Königs, Zorn nicht zu erregen. Wenn er, der König, nur die Freimaurerei nennt, gerät er in Zorn und hat Aufwallungen. Wegen einer Sache, der man keine Bedeutung beimisst, gerät man nicht in Zorn und Aufwallungen. Friedrich der Große konnte also die Freimaurerei nicht nennen, ohne, wie man zu sagen pflegt, in Wut zu geraten. Wir glauben, dass Friedrich der große deutsche Heide, in einen heiligen Zorn geraten konnte. Was war vorgefallen, dass sich die Stellungnahme des Königs in dieser Weise verschärft hatte? Waren das freimaurerische oder politische Angelegenheiten? Auch hier bietet sich einem ungebundenen Historiker ein reiches Feld zur Erforschung neuer Tatsachen. Kaiser Wilhelm I. wurde am 22. Mai 1840 in Berlin in den Räumen der großen Landesloge in den Freimaurerbund aufgenommen. In seinen Gedanken und Erinnerungen beschreibt Bismarck, wie König Wilhelm den Diplomaten Usedom, den Bismarck sehr ungünstig beurteilte, schützte. Usedom war ein hoher Freimaurer. Bismarck nennt ihn einen tief eingeweihten Verschwörer. Bismarck verlangte die Entlassung dieses ungeeigneten Beamten, aber er stieß beim König, der die Pflichten gegen die Freimaurerei, wie Bismarck sich ausdrückte, fast mit religiöser Treue erfüllte, auf einen Widerstand, der auch dadurch nicht zu brechen war, dass Bismarck sich einige Tage der Arbeit enthielt und mit seiner Entlassung drohte. An den Diplomaten Savigny schrieb Bismarck, die Freimaurer hätten einen großen geheimen Einfluss auf die Regierungsgeschäfte. Wenn er, Bismarck, dem König für irgendeinen Posten einen Beamten vorschlage, stimme der König zu und unterzeichne das Ernennungsdekret. Aber während dieses noch der Ausfertigung harre, käme der König auf die Sache zurück und würde sagen, Bismarck, den Mann, den Sie mir da vorschlagen, können wir nicht nehmen. Es haben sich unerwartete Schwierigkeiten privater Natur ergeben, aber nehmen Sie diesen da. Der König nenne ihm dann meistens einen ihm bis dahin fast ganz unbekannt gebliebenen Namen und, wenn er sich dann näher erkundige, sei es allemal ein Freimaurer. Bismarck kommt in seinem Briefe an Savigny zu dem Schluss, dass er gegen den Einfluss der Freimaurerei nicht aufkomme.